Hi, mein Name ist Tom Beldor. Heute bin ich zu Gast in der Show Progressive Grooves. Die letzten beiden Stunden sind mir gegeben. Mitgebracht habe ich viel Neues, aber auch Älteres aus der Welt der progressiven Tanzmusik. Genießt den Abend, ich wünsche euch viel Spaß. 24 hours, 7 days. InfectedRadio.com. Thank you. effectiveradio.com. eclecticradio.com. We'll be right back. 5.